Kundgabe 3138. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1944. Geistige Not, Leid und Trübsal. Noch erkennen die Menschen nicht, wohin sie treiben, denn ihre Gedanken sind zu sehr auf das irdische Geschehen gerichtet, als dass sie ihres geistigen Zustandes achteten. Sie bangen um ihr irdisches Leben und um den Verlust irdischer Güter. Ihr Seelenheil aber ist ihnen gleichgültig, weil sie ein solches in Abrede stellen und sich auch nicht belehren lassen. Und auch der göttliche Eingriff wird sie nicht anders denken lehren, denn auch diesen werden sie sich irdisch zu erklären suchen und niemals ihre Glaubenslosigkeit als indirekte Ursache gelten lassen. Und darum hat die Not auf Erden ein solches Ausmaß angenommen. Es gibt keinen Menschen, der sie nicht zu spüren bekommt. Und auch der Gläubige wird davon nicht unberührt bleiben, soll doch seine Einstellung dazu die Mitmenschen bewegen, sich seinem Glauben anzuschließen, der den Menschen Kraft gibt, alles zu ertragen, was Gott über ihn kommen lässt. Dieser Glaube mangelt den Menschen. Und folglich sehen sie auch in der irdischen Not keine geistige Ursache. Und folglich beheben sie diese Not nicht durch Änderung ihres Lebens, durch einen Lebenswandel, der ganz im Willen Gottes ist. Es kann ihnen aber nicht anders geholfen werden, als dass Leid und Trübsal ihr ständiger Begleiter ist, bis sie sich von der Erde und allem, was die Erde betrifft, gelöst haben. Bis sie an ihr Verhältnis zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde denken und aus freiem Willen dieses Verhältnis zu bessern suchen. Dann erst wird ihnen die irdische Materie gleichgültig. Der Tod steht ihnen täglich vor Augen und nun erst erkennen sie, dass ihr Leben einen anderen Sinn haben muss. Und sie suchen diesen Sinn zu ergründen. Sie ziehen sich selbst zur Rechenschaft und fragen sich ernstlich, ob und wie sie die göttlichen Gebote erfüllt haben. Denn so wie sie einmal glauben an eine Macht, vor der sie sich dereinst verantworten müssen, erkennen sie auch die Gebote Gottes an. Und es wird dieser Glaube nun in ihnen lebendig. Er treibt sie an zu inneren Wandlungen und auch zu eifriger Betätigung an denen, die noch völlig irdisch denken und keine Anstalten machen, sich zu wandeln. Doch nicht immer werden sie Erfolg haben. Wo das Verlangen nach irdischen Gütern zu stark ist, dort steht der Mensch jedem geistigen Gedanken fern. Ihn interessiert nur das Weltgeschehen. Er leidet unsagbar unter diesem, doch immer nur aus weltlichen Gründen. Niemals gedenkt er der Seelennot derer, die hart betroffen werden, eben weil ihre Seelen in großer Not sind. Denn die göttliche Liebe will sie noch erretten, bevor es zu spät ist. Er will, dass sie noch zur Erkenntnis kommen und lässt daher die Erde durch äußere Trübsal gehen, auf dass noch einige wenige gerettet werden, deren Herzen noch nicht ganz verhärtet sind. Amen.